Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 490. Da gibt es die Medal of Honor. Jawohl, das Hauptthema heute, die Pressekonferenz von Honor. Ja, oder was ist das? Pressekonferenz? Das Event, das Launch-Event von Honor. Wir haben jede Menge Sachen rausgebracht, unglaublich. Und waren natürlich die Erwartungen hoch. Mal gucken. News gab es diese Woche gar nicht mal so viel. Warum? Ja, es ging eigentlich ja diese Woche alles nur um den Black Friday. Ja, und jetzt fängt es an mit dem Cyber Monday und die Cyber Monday Week. Und also, ich frage mich manchmal, ob da irgendwie was aushakt bei den Menschen, so Black Friday. Wer hat den Scheiß eigentlich eingeführt? Ah ja, die Amis. Okay, egal. Das erklärt ja. Community war sehr aktiv, das ist schön. Und App der Woche, diesmal kein Spiel, ja, schon mal als Vorwarnung. Aber ein Thema habe ich noch, bevor ich jetzt zu diesem Honor Launch Event komme. Da möchte ich kurz noch was sagen zu dem Android 10. Das ist nämlich bei mir eingetroffen. Schatten und, naja, zumindest ganz klein wenig Licht, ja, beim Honor View 20. Es gab einige Neuerungen im Desktop-Modus, die mir ganz gut gefallen. Unter anderem ist jetzt auch in der Taskleiste eine Direktverknüpfung, also direkt im, die kann man auch nicht wegmachen, ja, eine Direktverknüpfung mit dem Notizbuch da drin, was ich ganz praktisch finde, an einer guten Stelle. Die Notifications wurden deutlich überarbeitet. Insgesamt läuft es stabiler, wenn auch, das muss man leider sagen, nur wenn man am Smartphone das Touchpad wegmacht. Keine Ahnung warum, bei aktivierten Touchpads droht die Desktop-Oberfläche abzustürzen. Mensch. Ansonsten aber das neue Design recht gut umgesetzt. Optisch macht es also was her, finde ich ganz gut. Ein paar kleine Probleme gibt es noch. Manchmal wird die Schrift nicht richtig eingefärbt, sodass eben manchmal schwarze Schrift auf schwarzem Hintergrund bei der Notification Bar ist. Das war es dann aber auch schon an Fauxpas designmäßig. Und dann sind wir eben jetzt bei diesen Problemen, die mit Android 10 herkommen, die ich auch erwartet habe und die ich ziemlich schlimm finde. Und da kann ich schon mal prophezeien, dass das in Zukunft für sehr viele Leute ein Riesenproblem wird. Man wird nach dem Update beispielsweise gefragt, ob die Apps noch, zum Beispiel Maps, noch Zugriff auf das GPS haben dürfen. Da sagt man ja, und dann geht man so in Maps und stellt fest zum Beispiel, dass die Standortfreigabe ja nicht mehr funktioniert. Das kriegt man erst gesagt, wenn man dort in die Standortfreigabe geht. Das muss man also nochmal ganz neu freigeben. Und zusätzlich fällt mir auf, dass andauernd kommt Meldungen, dass die und die App im Hintergrund auf meinen Standort zugreifen will, und dann werde ich gefragt, nur zugreifen lassen, wenn die App offen ist, gar nicht zugreifen lassen oder immer zulassen. Ich weiß nicht, ob den Leuten, die dafür verantwortlich sind, klar ist, dass die meisten User gar nicht wissen, warum eine App Zugriff haben muss beispielsweise. Da wird ein Kartenprogramm installiert, ne? Und dann wird man gefragt, ja, zulassen, nein, okay, ja klar, funktioniert die Karte nicht, dann heißt dann im App Store eine Sternebewertung, so ein Kack-App funktioniert nicht, ne? Oder auch mit dem Zugriff im Hintergrund, also, es gibt nun mal genug Apps, wenn die im Hintergrund keinen Zugriff haben, dann funktionieren die schlicht und ergreifend nicht, oder habt ihr vielleicht Bock, ein paar Minuten zu warten, bis euer Standort vernünftig bestimmt ist, wenn das im Hintergrund nicht mitarbeitet. Das ist einfach, ein Riesenhaufen Mist, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wiederum das Digital Wellbeing hat leider auch Honor so implementiert, dass es, naja, es gibt nur eine Chance, abschalten mit dem Dreck. Ja, sorry, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich meine, ich habe ja schon mal gesagt, wer Digital Wellbeing braucht, der sollte lieber einen Besuch beim Arzt in Augenschein nehmen, statt sein Smartphone zu kastrieren, nur weil er sich nicht beherrschen kann, das Smartphone auch mal eine Minute aus der Hand zu legen. Ja? Ich meine, ihr wisst, was ich damit meine. Das ist schon mehr als nur ein Nikotinpflaster. Ja? Das Digital Wellbeing. das sollte nicht Aufgabe vom Telefon sein, sich zu verstümmeln, damit der User nicht über die Stränge schlägt. Kacke. So, jetzt hab ich, wie oft habe ich jetzt schon Kacke gesagt? Ich glaube, dreimal schon. Viermal jetzt. aber so ist es nun mal, ja. Ansonsten habe ich gemerkt, dass, und das war meine größte Befürchtung, leider ist sie dann auch wirklich eingetreten, dass mein Smartphone jetzt instabiler läuft. Das habe ich, wie gesagt, erwartet. Wenn ich das mehrere Tage am Stück anhab, tauchen immer wieder extrem komische Sachen auf. Ja. Zum Beispiel habe ich auf einmal keine vernünftige Internetverbindung mehr. Es fließen kaum noch Daten durch. Ja. Neustart, funktioniert es wieder. Komisch. Der UI Assistant stürzt ab. Neustart, funktioniert wieder. Vorher einwandfrei gelaufen, nicht ein einziges Problem. Auch weitere Sachen, da hakt's und zieht's und Neustart ist da am Tag mindestens einmal erforderlich nach dem Update. Vorher, naja, vielleicht einmal die Woche gemusst, ja, wenn ich gemerkt habe, okay, jetzt wird's langsam wieder ein bisschen komisch, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas werkelt da im Hintergrund, es ruckelt ein bisschen, okay, Neustart, alles okay, das kann man jetzt einmal am Tag machen. Verdammter Mist. Ja, jetzt habe ich nicht Kacke gesagt. Gut, Android 10 ist zwar nicht so schlimm, wie ich erwartet habe. Ich hab's ehrlich gesagt noch schlimmer erwartet, aber schlimm genug. Und da werden jetzt einige Leute sehr viel Spaß daran haben, sich damit wieder rumzuärgern für die Bugs, die Google produziert hat. Hier muss ich natürlich auch eine kleine Kritik an Honor rausbringen. Honor hätte diese Bugs von Google notfalls ausmerzen müssen und einfach auch eventuell Funktionen von Android 10 dann auch nicht implementieren, wenn die nicht marktreif sind. Ja, man muss nicht alles machen, nur weil es Google sagt. Wenn Google Mist baut, heißt nur lange nicht, dass ein Gerät von einem anderen Hersteller diesen Mist eben auch implementieren muss. So, jetzt komme ich aber zu der zu dem Launch-Event Honor Magic Watch 2. Das möchte ich erstmal hier anführen. Typisch Honor, muss ich sagen. 2 Wochen Laufzeit, ohne aufzuladen. Kirin A1 Chipsets, GPS an Bord, Speicher für Musik auch. Ja. Bluetooth-Calls kann man machen damit. Es gibt 2 Versionen, 46 mm und 42 mm. 5 ATM Wasserresistenz. Das sind also, wird angegeben, normalerweise mit 50 Metern. Das heißt, ja, man kann schwimmen gehen damit. Aber also so tauchen und so richtig geht natürlich nicht. Das heißt nicht 50 Meter. Auch wenn es fälschlicherweise als so kommuniziert wird, sondern das heißt nur, ja, könnt damit auch mal kurz ins Wasser hüpfen. Ja. Das GPS-Modul unterstützt übrigens auch GLONASS. Weiß nicht genau, ob das auch die Galileo-Satelliten unterstützt. Das muss ich wohl erst noch herausfinden. Und ja, was noch? Es gibt jede Menge Fitnessprogramme. Das soll eine große Stärke sein von der Magic Watch oder Watch Magic 2 heißt sie ja, genau. Oh, je, je. Wieder sowas. Und ja, schön. Schlafüberwachung natürlich auch mit drin. Dauerhaft Pulsmessung. Das ist eine gute Geschichte. Das Design gefällt mir eigentlich ausgesprochen gut. Wo noch Unklarheit herrscht, ist mit dem Satz Personalized Watch Faces. Da ist nämlich noch die Frage, ob das tatsächlich auch für Europa beispielsweise gilt. Ich erinnere ja an die Huawei Watch. Da ist es so, dass man in China hunderte von Watch Faces zur Verfügung hat und außerhalb, also zum Beispiel in Europa, eben nur 5 oder 6 verschiedene Watchfaces. Und hier wird jetzt zumindest eben bei dem Launch-Event wurde gesagt, dass das anpassbare Benutzer definierte Watchfaces, dass die möglich sind, zusätzlich zu eben den standardmäßig installierten. Das wäre ein absolutes Totschlagargument für mich. Also wenn ich meine eigenen Watchfaces machen könnte, dann wäre das absolut ein Kaufgrund für diese Honor Magic Watch 2. So, Magic Watch 2, genau. Ja, also ihr seht, Honor tut was. Und was kostet diese Uhr, diese Smartwatch? Tja, wenn ich jetzt sagen würde, 299 Euro, dann würdet ihr sagen, okay, naja, ist auch nicht billiger als die Konkurrenz, die das Gleiche integriert hat. Naja, okay, also nichts Besonderes. Nö, aber sie kostet eben 189 für das größte Modell. 189 Euro, ganz genau. 179 für das kleinere Modell. Aber ich gehe immer von dem größeren Modell aus, 189. Soll am 12. Dezember starten. Und zwar auch in Deutschland erhältlich sein. Ja. In vielen Ländern innerhalb, außerhalb Europas auch eben am 12. Dezember, ganz gut. Und dann werden wir mal sehen, was hier möglich ist. Ich plan mal, eine zu holen. Und wenn die halt nichts ist, geht's retour. Aber mal gucken. Vielleicht ist sie auch ganz okay. So. Also okay, naja, halt, Moment, vielleicht muss ich da jetzt noch kurz was sagen. Die Uhr ist ein Traum, die Smartwatch ist ein Traum, vor allem zu dem Preis, absoluter Hammer. Ja, nur, ich habe da momentan so ein kleines Problem. Ich suche die perfekte Watch, die perfekte Uhr, egal ob Smartwatch oder normale Uhr. Und da geht's momentan richtig zur Sache. Mit Funktionen. Am liebsten wären wir ja eine Hybrid-Smartwatch, die komplett mit einer Kinetic-Funktion aufgeladen wird, das heißt durch die Körperbewegung. Ja. Das gibt es natürlich noch nicht. Als Smartwatch, als normale Uhr gibt es das sehr wohl. Ja, das also mit der Kinetic-Funktion von Seiko beispielsweise, wo die Körperbewegung in elektrische Energie umgewandelt wird, das im Akku zwischengespeichert wird und so hat man dann halt zum Beispiel für 6 Monate Akku also Reserve immer, ja, und das ist eine schöne Sache, sowas als Smartwatch, ja. Ihr seht, also die perfekte Uhr, die gibt's nicht. Also muss ich das auswählen, was am nächsten an perfekt rankommt. Ob das eine Smartwatch ist, bin ich mir noch nicht mal sicher, ja, weil andere Uhren haben eben andere Vorteile wiederum. Und naja, okay, ja, ich weiß, da spielen dann natürlich auch die Funktionen eine Rolle. Klar sind da die Smartwatches bei den Funktionen etwas quasi im Vorteil, ja, logisch, aber da muss auch noch viel anderes ran, eben zum Beispiel auch die Nutzungszeit, die reelle Nutzungszeit. Jeden Abend laden möchte ich eigentlich nicht, ja, einmal die Woche Maximum bei wirklich Standardbenutzung. Ja. Die Watchfaces müssen stimmen, da lege ich sehr großen Wert drauf. Ja. Die Uhren müssen aussehen wie eine Top-Analog-Uhr. So sieht es aus. Also das muss wirklich top sein. Und da bin ich sehr, sehr eigen. Und alleine da schon das perfekte Design zu finden, ist ein sehr schwieriges Unterfangen. Monatelang gucke ich schon rum. Ja, und kann mich da nicht genau festlegen, weil immer wieder die eine Uhr einen Nachteil hat, wo ich nicht bereit bin zu akzeptieren. Von daher wird es die Honor Magic Watch bei mir persönlich extrem schwer haben, ja, hier diese Position einzunehmen. Für Leute, die einfach eine Smartwatch wollen, sage ich, nicht überlegen, kaufen, perfekt. So. Honor View 30 und 30 Pro wurden auch vorgestellt. 5G-fähig zum Traumpreis. Ehrlich gesagt, ich bin etwas verwirrt. Ja, ich lese da nämlich oft V30 und V30 Pro. Einmal mit und einmal ohne 5G, aber die Firmen meinen wohl immer, oder die Berichte meinen wohl immer die 5G-Version, weil es scheint keine andere Version zu geben, offenbar. Ja, so lese ich das jedenfalls aus den ganzen Artikeln raus. Anscheinend wollen die nicht nur einfach immer das komplett ausschreiben, sondern manchmal schreiben die einfach nur V30 statt V30 5G oder V30 Pro 5G. Schreiben die manchmal Honor V30. Ja. aber wie auch immer. Es gibt wohl nur die 5G-Version. Und die Preise von diesen, von diesem Honor View 30, also V30 heißt es ja in China, ne, wie üblich, sind wirklich sehr, sehr gut. Aber jetzt kommen wir mal erst zu den technischen Daten von dem Ganzen. Kirin 990 5G-Chipsatz haben wir schon gesagt. Ja, es gibt zwei Versionen, V30, V30 Pro. Ich konzentriere mich natürlich immer hauptsächlich auf das V30 Pro. Das V30 hat einen 40-Megapixel-Kamerasensor, 8-Megapixel-Telefoto-Linse und 8-Megapixel-Ultra-Weitwinkel-Linse. Das V30 Pro hat denselben 40-Megapixel-Sensor, 8-Megapixel-Telefoto-Linse, aber eine 12-Megapixel-Ultra-Weitwinkel-Linse. Ja. Und damit natürlich ein klein wenig im Vorteil, also oder was heißt ein klein wenig? Ich würde sagen, da ist die Kamera natürlich definitiv besser, weil gerade bei den Weitwinkel ist 12 Megapixel dann doch schon relativ gut. Das Pro hat 4200 mAh, das V30 normal hat 4100 mAh Akku mit 40 Watt Schnellladefunktion. Wow, das heißt, da muss man nicht lange warten, bis das Gerät voll ist. Beides wird mit Android 10 ausgeliefert. Soll ich es gut finden? Ich weiß noch nicht genau. Und gibt es in China ab 5. Dezember, ja. Da ist noch nicht genau klar, ab wann es erhältlich ist in Europa. Natürlich kommt es nach Europa, aber es ist noch nicht genau klar, wann. Die Preise fangen dann beim normalen an, haltet euch fest, für $470, 525 kostet dann die größte Version. Und das V30, das startet dann bei $555 und $600 für die größte Version. Die größte Version hat 8 GB RAM und 256 GB Speicher integriert. Und damit ist es dann auch noch vernünftig. Tja, so sieht diese Lage aus. Ich muss sagen, das ist mal wieder der Hammer. Also das ist genau wie damals beim Honor View 20, als ich mir das dann geholt habe. Da gab es einfach für den Preis nichts Besseres auf dem Markt. Und das kann man hier momentan absolut sagen. Für diesen Preis gibt es nichts Besseres auf dem Markt. Hier müssen sich Geräte verstecken, die bis zu dem Doppelte kosten. Ja? Und das, genau das liebe ich an Honor. Die hauen alles weg hier. Wahnsinn. Und das Honor V30 Pro hat auch so ein Hands-on und Unboxing bekommen von Gizmo China. Ich habe den Link in den Shownotes drin. Da steht auch noch ein bisschen mehr drin. Ja, beispielsweise, wir haben gar nicht Displaygröße gesprochen. Das ist ein 6,57 Zoll Display mit einer Punch-Hole-Kamera. Also das ist hier von den Abmessungen nicht ganz so groß, eben weil da die Kamera so integriert ist. Ich bin ziemlich begeistert von dem, was man hier so liest schon an ersten Tests und so. Ja, und deswegen Ja, wie gesagt, ich habe eben jetzt halt letztes Jahr im April war das, oder was das dieses Jahr im April war, das dieses Jahr im April habe ich ja das Honor View 20 geholt. Deswegen ist es für mich noch ein bisschen zu früh, meiner Meinung nach, jetzt schon wieder ein neues Smartphone zu holen. Aber neben dem Mate 30 wäre das V30 natürlich ein absoluter Anwärter. Und tja, das ist ein echter Brüller, dieses Gerät. Absoluter Hammer. Brüller, Hammer, wow, ne? Ich kann manchmal gar nicht genug Bezeichnungen für so ein Teil finden. Alles richtig gemacht, Honor, Wahnsinn, so soll es sein. Die Daten sind halt beeindruckend, aber die Preise sind noch wesentlich beeindruckender in Verbindung mit diesen Honor, wie, mit diesen Daten vom Honor V30. Und die sind so gut, dass der Cao Ming, der ist da irgendwie, ist das ein Sprecher oder der Chef von Honor, weiß nicht genau. Jedenfalls musste der noch Rede und Antwort stehen, wie das überhaupt sein kann, dass das Gerät, ein 5G-Gerät, das müssen wir mal vorstellen, ein 5G-Gerät, ja, ab $469 gibt. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr die Tragweite dieser Dimension gleich erfasst. Alle 5G-Geräte, die es jetzt gibt, sind sauteuer. Und jetzt kommt hier ein Gerät raus, das super Leistungsdaten hat und noch 5G und $469 kostet. Da fragt man natürlich zu Recht, geht das damit richtig in Dingen zu? Wo ist der Haken? Was ist da dran? Das kann doch gar nicht sein, ja? Das ist so, wie wenn ihr jetzt was weiß ich, in ein Geschäft geht und er sieht ein super toll ausgestatteten Laptop, das neueste und beste auf dem Markt, gerade ein frisch rausgekommener Prozessor, ja? Und alle Geräte in dieser Preislage sind über 1000 Euro. Und ihr kommt hin und da steht so ein Gerät für 469 Euro. Dann sagt ihr, wie haben die das gemacht? Und gleichzeitig, ne, ist es auch klar, dass die anderen Firmen hier natürlich sich auch fragen, was geht ab? Ne? Und umso interessanter ist ja, dass Honor ist ja eine Untermarke von Huawei. Und Huawei hat ja das Mate 30 5G herausgebracht, aber das ist ja auch über 1000 Euro. Ja? Und jetzt stellt euch mal vor, die machen sich also mit diesem Honor-Gerät quasi selbst Konkurrenz. Ja. Weil von den technischen Daten her ist es nicht weit weg von dem, also wirklich sehr, sehr nah an dem Honor, an dem Mate 30 5G. Ja, das ist unglaublich. Also da ist natürlich schon klar, warum hier die Presse dann nochmal nachgefragt hat und sagt, wieso, warum, was macht ihr? Seid ihr wahnsinnig? Ihr könnt doch nicht das 5G-Gerät, die modernste Technologie, könnt ihr doch nicht für 490 Euro verkaufen. Ja, das ist so verrückt. Was macht ihr dann? Doch, sie machen es. Und sie haben es einfach gesagt, sie wollen mit 5G auch voll einsteigen. Ja. Und das soll eben auch quasi ein Zeichen setzen an den Markt. Wir sind 5G, wir haben 5G-Geräte und wir bringen sie für alle Leute, ja, so dass man eben hier auch ein Signal sendet, so dass Leute, die eben nicht vorhaben, 1000 Euro auszugeben, aber vielleicht trotzdem in 5G interessant finden, dass die dann eben zuschlagen können. Ich persönlich, das habe ich ja schon gesagt, 5G ist mir momentan sowas von Schnurzpiep egal, das kann ich gar nicht sagen, weil bis wir hier die Möglichkeit haben, da einen Nutzen draus zu ziehen, außerhalb von den Großstädten, wird es noch eine lange Zeit dauern, ja. Da muss erstmal ein vernünftiger Ausrüster wie Huawei eben bei uns anfangen, die 5G-Netze zu bauen mit den Krücken aus den USA. Da können wir das vergessen. Da machen wir dann erst noch mal ein bisschen mit LTE weiter. Und ja, ansonsten muss ich sagen, trotzdem, dass mir 5G eigentlich ja, mal überhaupt nicht mich reizt oder so, bin ich trotzdem von dem Gerät fasziniert, eben wegen den technischen Daten, die da außer 5G eben noch rauskommen. Und ja, es wird klar gemacht, doch, ne, es ist alles okay, das ist alles in Ordnung, 5G und überhaupt und trotzdem günstig, so sieht's aus. Tja, wo ist das nun mal? Ja, einzige Frage, die natürlich auftauchen wird, ganz klar, hat es Honor V 30 Google-Dienste? Nein, hat es natürlich nicht, ja, weil es immer noch diesen Bänder gibt, ja, und alle neuen Geräte von Huawei und Honor und vielleicht auch bald von anderen Firmen werden dann halt eben ohne Google-Dienste ausgeliefert. Und wer braucht Google? Also ich brauche es nicht mehr, ganz im Gegenteil. Ich freue mich sogar, wenn es ein Gerät gibt, ein massentaugliches oder auf dem Massenmarkt erhältliches Gerät zum vernünftigen Preis mit guten technischen Daten, das eben kein Google an Bord hat. Fertig. Natürlich, auch hier nochmal gesagt, es gibt natürlich diverse Möglichkeiten, die Google Play Services komplett funktionierend auf dem Gerät zu installieren. Aber wer will das schon? Ich nicht mehr. Honor Magic Book 2, nein, Honor Magic Book 14 und 15, ja, ist auch angekündigt worden. Und zwar kommt das weltweit raus. Was auch eine interessante Geschichte ist, da gibt es auch jede Menge Ausstattung. Zum Beispiel gibt es ein Gerät mit dem AMD Ryzen 7 Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB Storage und für die Grafik wird ein AMD Radeon RX Vega 10 Grafikkarte zuständig sein. Und auch hier sind dann eben die Preise doch relativ günstig, ja. Ich muss mal gucken. Ich sage mal, anfangen tut es für 3.599 Yuan und das sind momentan sage und schreibe nur etwa 463 Euro. Also auch hier kann ich euch sagen, die Preise sind der absolute Hammer. Nur um hier keine Missverständnisse hervorzuholen, das sind also keine Android-Geräte oder sonst irgendwas, sondern das sind vollwertige Notebooks, ja, mit Windows 10, weil da hat Honor bzw. Huawei ja noch die Lizenz bekommen von Microsoft. Microsoft kriegt sie, Google natürlich nicht, ne, ist klar. Aber ja, so sieht es aus. Wahnsinn. Und letztendlich ist auch noch ein neuer Honor Hunter Gaming Router angekündigt und auf den Markt gebracht worden. Ja, der speziell für mobiles Spielen optimiert ist. Und das finde ich äußerst gut, denn es gibt massive Probleme bei Spielen auf dem Handy, eben wegen der Latenzzeit über Wi-Fi. Spiele wie Call of Duty Mobile, das ja eins der meistgenutzten oder meistgedownloadeten Spiele überhaupt ist momentan, aller Zeiten übrigens, ja, Wahnsinn. Und da stellt sich natürlich absolut die Frage, wie gut ist meine WLAN-Verbindung? Und das ist entscheidend für solche Spiele, wo es um Millisekunden geht. Das entscheidet oft, ob ihr eben Kanonenfutter seid oder ob ihr selbst das Spiel dominiert. Ja? Vorsprung durch Technik, noch nie war das so wichtig und so richtig wie bei den First-Person-Shootern oder bei allen anderen Spielen, die absolut das Letzte von Spieler und Gerät fordern. Und hier ist dann so ein Gaming-Router optimal, der speziell eben dafür ausgelegt ist, dass die Latenzzeit auch über Wi-Fi so gering wie möglich ist. Ja. Die normalen Standards werden alle unterstützt, ja, aber dieser Gaming-Router kann übrigens auch bis zu 5 Gigabit pro Sekunde verarbeiten. Ja? Und das heißt, er kann auch 4 Gigabyte Network-Ports nutzen, tatsächlich. Und hat ein 2100 Megabit-Sekunde Tri-Band-Wi-Fi. System. Das ist absolut faszinierend. Natürlich hängt es da auch an eurem Gerät zusammen. Mit den Online-Geräten wird das Teil natürlich optimal zusammenarbeiten. Ist aber nicht nur für die Honor-Smartphones gedacht, sondern für alle Smartphones. Nur da kommt es natürlich noch an, was ihr für Wi-Fi-Verbindungen habt oder was möglich ist mit eurem Gerät. Ganz klar, auch hier siegt natürlich ja wieder Technik. Ganz klar. Gut. Dann komme ich jetzt auch mal zu den News. Fangen wir mal ganz harmlos an, ja, mit etwas Profanem. Ja, Huawei hat einen mechanischen Keyboard-Emulator jetzt rausgebracht und der ist jetzt auch in weiteren Ländern verfügbar. Und zwar in Kooperation mit der Firma Cherry. Könnt ihr euch da noch erinnern, die berühmten Cherry-Tastaturen? Ja, tatsächlich arbeitet diese Firma mit Huawei zusammen und hat auf das Huawei Mate 30 Pro einen Mechanical Keyboard Emulator herausgebracht. Das ist wirklich absolut faszinierend. Nicht nur das Design sieht aus wie richtig großes Keyboard, ja, sondern es soll sich auch so von der Benutzung her quasi, naja, verhalten wie so ein mechanisches Keyboard. Was das allerdings heißt, das kann ich leider nicht sagen. Da müsste ich das wahrscheinlich ausprobieren, wie man eine mechanische Tipp-Experience auf ein Smartphone bringen kann. Genau das wird nämlich hier versprochen. Ist mir natürlich ein absolutes Rätsel. Ja, wer weiß, mal gucken. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es da sowas wie eine, was ja durchaus möglich ist bei den Screens vom Mate 30, so eine touch-sensitive Oberfläche, das heißt also, touch-sensitiv sind es natürlich alle, wie soll ich das sagen? Also je fester ihr drückt, ja, desto weiter geht dieser mechanische Key auch auf dem Bildschirm nach unten. Ja, so dass ihr dass es durchaus einen Unterschied macht, ob ihr so wie früher, ne, am Computer Keyboard rumhackt, ja, oder ob ihr hier so nur ganz leicht antippt. Das würde da dann absolut Sinn machen, ja. Aber wie gesagt, wie sich das dann in Wirklichkeit anfühlt, beziehungsweise was das dann für Auswirkungen hat, anfühlen tut es natürlich im Prinzip gleich, ja. Das ist dann Zusammenspiel von Optik und eben diesen Sensoren, die es da eben gibt. Das müsste man dann erstmal ausprobieren. Angeblich soll das Teil auch für das Mate 20, Mate 20 Pro und Mate 20X zur Verfügung sein. Also vielleicht hat jemand das Mate 20X und kann es mal, oder das Pro oder das normale und kann das mal installieren und mal schauen, was das genau auf sich hat. Es gibt mehrere Cherry Keyboards, die man hier dafür auswählen kann. Und ja, wie gesagt, sie sollen sich da irgendwie so verhalten. Ich kann es ja kaum glauben. Ne? Ich kann mir es auch nicht vorstellen momentan. Ne? Also hier steht wirklich, ja, der mechanische Keyboard Emulator ist von Huawei in Verbindung mit Baidu und Cherry hergestellt worden. Und dass das eben das den Tastendruck eines 3-Pin-mechanischen Keyboards von Cherry emulieren soll. Ja? Und dieser Effekt soll durch einen Low-Vibration-Linear-Monitor, Motor, der eben in der Mate 30 Pro drin ist, erzeugt werden. Also das heißt, man hat auch so ein Vibrationsfeedback, ja, prinzipiell. Und so soll sich das dann anfühlen, als ob man tatsächlich auf einer mechanischen Tastatur tippt. Ich würde es wirklich gerne mal ausprobieren. Naja, kurios, uninteressant, aber doch faszinierend. Smartphone-Marktanteil hingegen, das wird für viele wohl interessanter werden. Und zwar sehen wir auch hier wieder im dritten Quartal 2019 ja diese Veränderung. Ja. Und ich weiß nicht, wer war das? Wer hat gesagt, ja, das ist der Untergang von Huawei? Ja, nein. Also das dritte Quartal ist jetzt komplett mit diesem US-Ban, ja, überschattet worden und trotzdem ist Huawei mit Abstand Platz 2 hinter Samsung. Wie gesagt, normalerweise, das wissen alle, das weiß auch Huawei, das weiß auch ich, ohne diese Erpressung durch die USA, ja, wäre Huawei auf jeden Fall an Samsung bereits vorbeigezogen. Ich weiß nicht, was die gemacht haben. Haben die da im Trump Mittagessen versprochen oder was? Ich weiß nicht, so ein paar Burger. Keine Ahnung, auf jeden Fall sind sie trotzdem jetzt nur mit Abstand Platz 2. Also Samsung ist erster mit 20,4% Marktanteil, Huawei mit 17% Marktanteil. Dann kommt eine große Lücke und Apple mit 10,5% Marktanteil. Dahinter Xiaomi mit 8,3%, 8,0%. Oppo und alle anderen, alle hunderte von Herstellern zusammen haben zusammen 35,8% Marktanteil. So. Also, wie sind hier die Veränderungen? Samsung hat im dritten Quartal 2018 18,9% Marktanteil gehabt, im dritten Quartal 2019 jetzt 20,4, hat sich also durchaus verbessert. Auch verbessert hat sich natürlich Huawei, ganz klar, früher 13,4, jetzt 17,0. Apple hat leicht abgenommen, 11,8% 2018, drittes Quartal, und jetzt 10,5%. Ja. Xiaomi hat leicht abgenommen, 0,2% Marktanteil verloren. Ja. Oppo hat 0,1% gewonnen. Und ja gut, die anderen sind eigentlich schon fast interessant. So sieht's aus. Und damit sehen wir, auch die USA kann Huawei nicht so einfach in die Knie zwingen, wie sie sich das vielleicht vorgestellt haben. Ja. Ich glaube, das sind die Verluste für US-amerikanische Tech-Unternehmen mittlerweile größer als die Verluste, die Huawei durch diesen Ban gemacht hat. Aber naja, wie heißt es immer? Dummheit stirbt niemals aus. Google Stadia wurde jetzt tatsächlich von Android Central als Albtraum tituliert. Ja, die schreiben wortwörtlich, Google Stadia Launch ist nichts weniger als ein Albtraum. Ja, und es war auch wirklich, ich habe es ja schon berichtet, ja, der Start war mit vielen Problemen durchzogen, viele User konnten erst gar nicht spielen, die anderen hatten massive Probleme. Dann kam jetzt auch raus, dass es überhaupt gar keine 4K-Spiele gibt im Moment, obwohl die als 4K-Spiele bewertet werden. Wurden umfangreiche Tests gemacht und tatsächlich, Google hat es dann auch zugegeben, die Hersteller können selbst entscheiden, welche Auflösung geliefert wird, und es gibt kein 4K-Spiel momentan bei Google Stadia, obwohl die mit 4K-Label versehen sind und als 4K angepriesen werden. Ziemlich schlecht. Ja, es sind alles 1080p, hochskaliert, ja, und das ist eben nicht gut. Im Gegenteil, das ist schlecht, ganz, ganz übel. Also, ich bin, wie gesagt, mir ist es, werden die 4K jetzt eh egal, nur wisst ihr, das geht einfach um die Kommunikation von dieser Firma zu den Nutzern. Wenn man 4K verspricht, muss es auch 4K sein. Darum haben die sich zu kümmern. Die Ausrede, naja, die Hersteller der Spiele sind dafür verantwortlich, welche Auflösung die einspeisen und welches Game die einspeisen. Das kann nicht zählen. Entschuldigung, also Stadia ist hier die Plattform und nicht der Spielehersteller. So sieht's aus. Dann gab es auch ich habe es ja schon berichtet, die vielen Versprechen, die nicht eingelöst wurden, sei es jetzt die Vielfalt, wo Stadia eben zur Verfügung steht, dass das jetzt einfach nur mit einem speziellen Ultra Chromecast geht oder Chromecast Ultra und einem speziellen Controller, das war so mal nicht vorgesehen. Es hat geheißen, ich kann überall Stadia spielen, ja, auf meinem Fernseher, auf meinem Smartphone, auf meinem Computer, überall und noch Wireless und überhaupt, ja. Und was ist davon übrig geblieben? Ich brauche einen speziellen Ultra Chromecast und einen Controller. Das ist natürlich auch sehr ernüchternd. Und deswegen ist sich da ausnahmsweise mal die Mehrheit der Fachpresse einig, dass das eine Katastrophe ist. Und jetzt sage ich noch eins dazu. Diese Leute, wie zum Beispiel bei Android Central, das sind keine Gamer. Das sind höchstens Casual Gamer. Die zocken mal halt ein bisschen. Ja? Und wenn die schon angepisst sind durch diese Angebote von Google Stadia und das frustrierend finden, dann muss ich aber sagen, mein lieber Mann, wie muss ich denn da ein Hardcore-Gamer fühlen? Also das wird doch wieder eine richtige 3G-Erfahrung, ja? Gesehen, gelacht, gegangen. So sieht es doch aus bei Google Stadia dann. Und ich habe ja schon gesagt, wenn da keine First-Person-Shooter ja, laufen, und zwar so, dass man es auch spielen kann, ohne diese Zeitverzögerung, ja, ist das Ganze sowieso uninteressant für mich. Ja. Ich meine, ja klar, ich kann hier Mahjong oder Solitär spielen, ja, oder vielleicht andere Games, die durchaus cool und gut sind, ja, wo aber keine schnelle Spielhandlung gebraucht wird, dann ist das zwar schön und gut, das sind dann die Casual-Gamer, die da angesprochen werden, aber diese Casual-Gamer, die werden nicht so viel Kohle raushauen. Und wenn, dann würden sie die Kohle raushauen, für sich eine vernünftige Konsole wie die PS4 beispielsweise zu holen oder eine Xbox One S, ja, oder eine Nintendo Switch, aber noch nicht das Google Stadia-Teil. Ja. Das ist eben die Kritik, die da durchaus zum Tragen kommt und die eben auch berücksichtigt werden muss. Ja, kurz, der neue Ambient Mode von Google wertet den Assistenten auf. Ja. Da gibt es jetzt eine Funktion, soll wohl bald eingeführt werden in den USA. Da kann man das Handy in einen Ambient-Modus versetzen. Das heißt, der Screen und natürlich auch das Mikro bleibt an. So hat man wie ein Google Home beispielsweise mit dem Smartphone gemacht. Und der soll im Gegensatz zu früheren Versuchen jetzt auch tatsächlich dann auch einigermaßen funktionieren. Das wäre nicht schlecht. Und damit wird aus dem Ambient-Modus vielleicht ein nutzbarer, nützlicher Assistent. Mal gucken. Tja, und dann kam der MediaTek Dimensity 1000. Ja, was ist das? Ein neuer Chip. Ich habe es ja schon mal angekündigt. MediaTek hat momentan wirklich alles in die Wege geleitet, damit seine Prozessoren mit den schnellsten, die auf dem Markt sind, mithalten können. Und jetzt haben die tatsächlich den Dimensity 1000 Prozessor vorgestellt. Ein 5G-Prozessor, also ein Chipset, wenn man es genau nimmt, ja. Und das Ding ist wirklich absolut Spitzenklasse. Der führt nicht nur die Züricher AI-List an und hat sogar den Kirin 5G vom Sockel gestoßen, ja. Nein, der hat auch die Konkurrenz komplett vernichtet bei AnTuTu, ja. Was der an Leistung bringt, das ist einfach der Hammer. Wie die jetzt so einen Prozessor aus dem Boden gestampft haben, ist mir wirklich ein Rätsel. Aber da sieht man, dass die chinesischen Chip-Hersteller momentan massiv aufholen. Und dieser MediaTek Dimensity 1000 ist relativ günstig. Man kann ihn verbauen in allen möglichen Geräten. Natürlich, klar, werden die Smartphone-Hersteller hier ganz weit vorne mitmischen. Und deswegen ist er auch wahrscheinlich, dafür ist er wahrscheinlich auch primär gedacht. Aber damit ist MediaTek ein großer Wurf gelungen. Und das zeigt, dass die Zeiten von, wo Qualcomm und Samsung sich die Krone unter sich ausgemacht haben, schon lange vorbei sind. Erst kam der Kirin und hat die Krone von Snapdragon weggenommen. Und jetzt kommt wie aus dem Nichts MediaTek mit dem Dimensity 1000 und sagt, was wollten ihr Kleinen hier? Gebt uns mal ganz schnell die Krone und das Zepter. Ja, und dann könnt ihr mal anfangen mit der Aufholjagd. Ist ja nicht zu fassen. Was ist da nur passiert? Ich bleibe auf jeden Fall dran. Das wird noch eine spannende Geschichte werden. Aber es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und warum nicht? Das heißt, wir haben dann drei vernünftige Prozessoren, also zwei, die wirklich sehr, sehr gut sind und dritten immerhin, ja. Das ist nicht schlecht. Und von daher, auch da wird sich dann zeigen, wie die Zukunft weiter geht. Und man sieht, China macht sich vollkommen unabhängig. Übrigens hat ja auch Huawei jetzt offiziell gesagt, die neuen Geräte werden absolut komplett ohne US-Technologie gefertigt, ohne US-Chips. Damit haben sich die USA natürlich auch wieder am Bein gestellt. Ja. USA braucht man jetzt nicht mehr für ein Smartphone zu produzieren. Gut, und DxOMark hat das beste Smartphone oder das beste Smartphone-Kamera 2019 gekürt. Der beste Allrounder ist das Huawei Mate 30 Pro zusammen mit dem Xiaomi CC9 Pro Premium Edition. Das sind die führenden Kamera-Phones für die Overall Usage, wie sich das so schön nennt, ja, also die übergreifende Nutzung. Das beste für Video war das Apple iPhone 11 Pro Max. Ja, die Videofunktionen sind ja bekanntermaßen bei Apple ziemlich gut. Und von daher wundert es jetzt auch nicht, dass die da die Krone geholt haben. Ja. Das beste Zoom-Kamera-Phone ist das Xiaomi CC9 Pro Premium Edition, also die beste Zoom-Kamera. Auch das sehr bemerkenswert. Die beste Kamera für Ultraweitwinkelfotografie ist das Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G. Ja, und auch hier muss ich sagen, wirklich verwundern tut mich das nicht. Die Weitwinkelobjektive von Samsung waren eigentlich immer schon relativ gut, von daher auch keine Überraschung. Die große Überraschung finde ich allerdings auch nochmal für die Nachtfotografie. Ich hab's euch ja gesagt, ja, ich weiß, ne, jetzt kann ich mal wieder sagen, ich hab's ja gleich gesagt, ne, von wegen Nightshot von Google, das ist doch alles nur Marketinggewäsch, ja, mein Honor View 20 kann bessere Nachtaufnahmen machen als die Pixelgeräte. So sieht die Realität aus. Und natürlich auch das Huawei Mate 30 Pro. Ja, der ist nämlich der König in der Nachtfotografie, wie erwartet. Cool. Sony, die haben auch noch was rausgehauen wegen Kameras. Nicht, dass die jetzt irgendwie bei DxOMark momentan überhaupt vertreten wären oder groß im vorderen Feld wären. Ja, das ist vielleicht auch noch eine interessante Geschichte. Nein, aber die haben angekündigt, sie wollen die Smartphone-Kameras auf die Qualitätsstufe holen wie DSLRs. Und das ist eine heftige Aussage. Also wir reden hier von Profikameras und die wollen also die Smartphone-Kamera auf die Stufe bringen wie die Profikameras. Man hört ja auch immer, ne, wenn so neue Kameras vorgestellt werden, sind manche Firmen schon erwischt worden, dass sie tatsächlich mit so einer DSLR das Foto gemacht haben, dann gesagt haben, das wäre von dem Smartphone aus gemacht worden und es aber nicht gestimmt hat, weil eben die Qualität besser ist und das Bild viel besser ausgesehen hat. Ja, und jetzt kommt hier Sony und sagt, ja, wir machen das so, dass die Qualität tatsächlich erreicht wird mit dem Smartphone. Ich bin sehr skeptisch, ob das überhaupt funktioniert. Ja? Weil das ist eigentlich ein Ding, wo technisch so einfach nicht möglich ist, ohne vernünftiges Objektiv. Das muss man ja auch mal sehen. Ne? Von daher bin ich schon mal gespannt, wie die das Problem lösen, was die da machen. Jedenfalls hat sich Sony da verschrieben drauf, das zu machen. Übrigens, das Sony Xperia Zero, ja, das erscheinen soll, das soll mit 6 Kameras hinten kommen. Ja, ich habe es schon mal erwähnt. Jetzt haben sich hier diese Gerüchte da tatsächlich verdichtet. Ja, dabei ist dann eine 20-Megapixel-Kamera, eine 48-Megapixel, eine 16-Megapixel, eine 8-Megapixel, eine 12-Megapixel und ein 0,5-Megapixel Time-of-Flight-Kamera drin, um die Abstandsmessung vorzunehmen. wie genau da die Qualität dann aussehen wird, klar, weiß man noch nicht, ja. Und das ist auch noch nicht der Ansatz, meiner Meinung nach, hier die DSLR zu ersetzen, aber man sieht, dass jetzt zumindest mal Sony die Kameras ernster nimmt, als Google das Kameraproblem nimmt. Asus ROG Phone 2, Republic of Gamer Phone 2, da wollte ich mal euch bewusst machen, wie die Firmen uns in Europa bereits sehen. Ja, und wenn wir uns weiterhin so anstellen und Technik wegen politischen Hickhack opfern, dann werden wir bald als Technikentwicklungsland in der Welt geführt werden. Denn in Taiwan kommt, ganz im Gegensatz zu uns, das Republic of Gamer Phone 2 mit 1 Terabyte Storage raus. Wie genial ist das denn? 1 Terabyte. Ja, anscheinend denken die Firmen wie Asus, naja, in Europa, da brauchen die nicht so viel Speicher, aber in Taiwan, die brauchen das schon. Tja, würden wir zu denken geben. Schocker, Samsung Galaxy 8, 8 Plus und das Galaxy Note 8 bekommen kein Android 10. Ja, ich weiß zwar noch nicht, ob das so ein großer Schocker sein soll. Wenn die weiterhin Sicherheitsupdates bekommen, würde ich sagen, ja Leute, ihr habt Glück gehabt. Ihr habt auch weiterhin ein funktionierendes Smartphone. Ich werde mir das Fazit aufheben für nächste Woche. Da werde ich dann auch ein bisschen noch was über Android 10 erzählen. Ja, ich werde dann noch weitere Tests machen jetzt und wird dann erst ein endgültiges Urteil bringen. Aber momentan glaube ich, also wie gesagt, wenn es weiterhin Sicherheitsupdates für die S8-Reihe und Note-8-Reihe gibt, dann sollten die Leute einfach zufrieden sein, dass sie das Glück haben, Android 10 nicht zu bekommen. Gut, und jetzt gehen wir zur Community. Da muss ich wieder ein klein wenig anziehen hier. Google Stadia, der Ewald hat da einen Artikel verlinkt vom Google Watch Blog. Stadia, es funktioniert, warum so viele Menschen Googles neue Spieleplattform scheitern sehen wollen. Also ich muss sagen, da ist das Google Watch Blog mit der Einordnung eigentlich ziemlich alleine, muss ich das sagen. Ja, klar, ich meine, man kann das auch natürlich persönlich ganz anders sehen. Es hängt auch davon ab, welche Anforderungen man hat an die Plattform und was man erwartet hat von Anfang an. Ich habe eigentlich nur das erwartet, dass die Versprechen eingehalten werden, die Google gegeben hat. Das haben sie nicht gemacht. Von daher kann ich eben schon auch die andere Tech-Presse verstehen, die dann eben sagt, das ist ein Fail bisher. Das kann sich ja noch ändern. Das kann ja auch noch besser werden. Ja, mein Stadia gibt es noch nicht so lange und eine Gaming-Plattform auf die Beine zu stellen, ist halt kein Zuckerschlecken. Ja. Das kann durchaus sein, dass Google Stadia vielleicht noch besser wird. Es wird sich sowieso alles entscheiden bei Google Stadia mit dem kostenlosen Funktion. Das, was wir hier jetzt haben, ja, das ist ja Google Stadia für Beta-Tester. Das muss man ganz klar sagen. Interessant für den Massenmarkt wird es erst, wenn die kostenlose Version von Google Stadia kommt, wo man ohne monatliche Kosten zocken kann. Ja, und das wird dann alles entscheiden. Und wenn bis dorthin alles wunderbar funktioniert, dann wird Google Stadia sicherlich sehr, sehr gut sein und wird sich hier auch vielleicht auch beliebter erfreuen. Wenn es so ist wie jetzt, da kann ich schon mal sagen, außer ein paar Casual Gamern wird es niemand ansprechen dann. Fertig. Ja, also, sorry. Die PS5 ist eh geplant. Und so es sind halt viele Hardcore-Zocker auch. Ja, und nicht nur die Hardcore-Zocker, sondern die normalen Gamer. Ja, die haben halt ihre Systeme. Das ist entweder Xbox, Sony oder Nintendo. Und, oder eben auch die PC-Plattformen. Ja, und da hat es eben so ein Ding wie Stadia ziemlich schwer, weil es eben nichts von allem ist. Jetzt ist es ein Streaming-Gaming-Service. Ja, wenn der überall funktioniert, am Smartphone überall, ja, dann ist es für Casual-Gamer eine wunderbare Sache. Aber für richtige Zocker, ja, das, da muss dann eben schon noch einiges an Überzeugungsarbeit geleistet werden. Das kann man nicht leisten, damit, indem man ein Produkt launcht, das die versprochene Funktion nicht hat. Der Mitch hat neu in der Community, übrigens herzlich willkommen, yep. Er hat eine kurze Frage. Ich bin dank Black Friday nun stolzer Besitzer eines ZTE Axon 10 Pro. Yay. Finde aber partout kein passendes Case dafür. Habt ihr eventuell Tipps und Links für mich? Also ich habe da mal so allgemein gesagt, guck mal und auf AliExpress, ja, die haben für viele exotische Smartphones Hüllen. Ich habe auch gleich schon mal geguckt nach dem ZTE und da gibt es wirklich sehr, sehr viele, angefangen von 2-3 Euro, ja, richtig gehört. Bis natürlich auch die Luxustaschen, aber die sind auch schon recht erschwinglich, da kann man nichts sagen. Und von daher, wenn ihr irgendwelche exotischen Smartphones habt, vor allem China-Smartphones oder so, guckt mal auf AliExpress, da findet ihr für fast jedes Phone eure Cases. Ja. Bei uns gibt es ja in den Geschäften nur Samsung und iPhone, ja. Aber dort findet ihr einfach für alles. Ja, an China-Geräten. Ja, Wahnsinn. Und zwar zu Preisen, die ihr auch leisten kann. Hier die Bestellung ist überhaupt unproblematisch. Ich kann mir zwar vorstellen, dass viele Leute da Angst haben, erstmal was zu bestellen. Ich hab schon seit Jahren bestelle ich bei AliExpress Sachen viel. Und da gibt es eigentlich keine großen Probleme. Das Einzige ist, bei teuren Sachen, bei großen Sachen muss man immer darauf gefasst sein, dass es mit der Garantie, also mit der Reparatur halt immer so eine Sache gibt. Aber wenn ihr zum Beispiel solche Cases habt, Mensch, 2 Euro für ein Case, Mensch, wenn die ankommt und ist tatsächlich nicht okay, okay, vergesst man es, ne? 2 Euro, was soll's. Wisst ihr, das sind halt die Sachen. Aber ansonsten muss man da keine Angst haben. Ich habe schon so viel bestellt dort, bin noch nie irgendwie groß enttäuscht gewesen. Ja. Gut, Mozilla hat Probleme, auch das war ein Thema in der Community, Moment mal, der Chris hat das gepostet, Mozilla macht Verluste, ja. Lustig war, dass in der Originalmeldung, ja, das war wieder super, steht nämlich, Mozilla veröffentlicht Jahresbericht, Firefox macht Verluste. Ich meine, Firefox kann natürlich keine Verluste machen, ne? Aber das sieht man mal wieder, ne? Die haben es aber dann immerhin korrigiert, Mozilla macht Verluste, nicht Firefox, ne? Trotzdem natürlich sehr beunruhigend, ja. Aber der Andreas schreibt da, mach mir da keine Sorgen, Mozilla ist mit Firefox auf dem richtigen Weg, die anderen Dienste nutze ich nicht, Google verzahnt in letzter Zeit den Chrome zu stark mit dem persönlichen Google-Konto, das mag nicht jeder, besonders beim Surfen in der Firma ist das mehr als unerwünscht. Ja, ja absolut, also ohne Firefox geht natürlich gar nichts. Ich hoffe nur, dass da eben, wenn es ums Geld geht, ne, wisst ihr, da ist es dann als eine Frage, wie kann man mehr Kohle machen und nicht unbedingt ist das, was die Welt braucht. Ja, ist es das, was die Welt braucht. Ne? Wenn das Letzteres der Fall wäre, wäre alles gut. Wir hätten noch viele Sachen, die leider schon verschwunden sind. Der Call of Duty Mobile Controller Support hat Probleme. Es ist tatsächlich so, ich habe das probiert und bin dann eben tatsächlich hier zum Schluss gekommen, oder was da zum Schluss gekommen, habe gesehen, dass der PlayStation-Controller nicht richtig unterstützt wird auf Android. Das heißt, der meistgenutzte Controller funktioniert einfach nicht mit Call of Duty. Ich hoffe, dass das Problem schon bekannt ist bei der Firma Activision. Ich wollte einen Bug-Report schicken und habe dann festgestellt, die E-Mail-Adresse, die im Play Store angegeben ist, führt zu einem Autoresponder, dass diese E-Mail-Adresse nicht genutzt wird und dass man sich doch an den Support woanders wenden soll, zum Beispiel in den Community-Foren. Ich will aber nicht zu den Community-Foren, sondern ich will denen in den Hintern treten, weil die keine PlayStation-Controller-Unterstützung haben. Ja. Und das geht nicht. Also da müsste man sich auch irgendwo anmelden, müsste es dann Community schreiben. Den Support von Activision kann man überhaupt gar nicht erreichen direkt. Und deswegen, ja, habe ich es dann auch irgendwann gelassen. Ich habe da nur wenig Zeit, sage ich mal. Aber ich habe in der Community vor und zumindest mal die Suche betätigt und habe gesehen, dass da schon einige Leute das moniert haben, was mich auch nicht verwundert. Denn, wie gesagt, der PlayStation-Controller ist der meistgenutzte Controller auf diesem Erdball. Allerdings scheint es wohl auch ein Zusammenspiel mit Android zu sein. Wenn ich das richtig verstanden habe, gehen die PlayStation-Controller mit dem iPhone wohl. Und die Xbox-Controller gehen auch mit den mit Android, soweit ich das weiß. Aber Vorsicht, bevor ihr jetzt losgeht und einen Microsoft-Controller kauft, das wollte ich auch tun. Die Dinger sind viel zu teuer für die Ungewissheit. Ich habe es nämlich noch nicht probiert und ich bin auch noch sehr, sehr skeptisch, ob der dann funktioniert in der Android. Dann hat der Chris noch, Moment, wo ist es denn, hat noch was empfohlen, Death Road to Canada für das Shield TV. Er schreibt, mal wieder im Angebot, auch Shield TV fähig, mit Controller bis zu 4 Spielern. Am Anfang echt schwer, man stirbt immer wieder, bis man feststellt, dass man durch die Ausbauten Stück für Stück besser wird. Es kommen neue einzigartige Charaktere hinzu. Im Spiel begegnen euch immer wieder Ikonen aus anderen Spielen mit teilweise sehr interessanten Fähigkeiten. Es gibt Unmengen an sehr lustigen Let's Play-Videos, einfach mal ansehen. Ja, natürlich auch für die Leute, die hier im Desktop-Modus arbeiten, ist, ist die Controller-Unterstützung natürlich immer sehr, sehr gut. Sofern es auch mit einem PlayStation-Controller funktioniert, sicherlich gut. Übrigens, so Spiele wie Evolution und Evolution 2 und auch, wie heißt es nochmal, Stardew Valley und so weiter, die funktionieren. Moment, Stardew Valley, also auf jeden Fall Evoland und Evoland 2, die funktionieren auch einwandfrei mit dem PlayStation-Controller. Nur eben das Call of Duty hat da Probleme und komischerweise noch andere Spiele, die neu herauskommen, offenbar halten da die amerikanischen Entwicklungsstudios nur noch die patriotische Xbox, ja, für die einzig wahre Controller-Unterstützung und naja, okay. Naja. Gut, dann komme ich jetzt noch zum Schluss zur App der Woche. Und da wurde es Open Launcher. Genau, ein Launcher. Ja, wie kann das da App der Woche werden? Ne? Ja, weil es ist ein anderer Ansatz. Ja. Während die meisten Launcher auf allen möglichen Kram setzen, ja, und eben, boah, ja, man schon allein von den schieren Einstellungsmöglichkeiten erschlagen wird, hält sich Open Launcher noch da etwas zurück und bietet eine gute Mischung zwischen Einfachheit und Anpassbarkeit. Ja. Man hat schon ausreichend Funktionen, damit man auch die Oberfläche so anpassen kann, wie man das gerne hätte. Zumindest eben in einem Rahmen, in einem normalen Rahmen. Eine Total Conversion wird da eher schlecht, ja, ganz klar. Aber es ist ein Launcher, der schnell ist, wenig Ressourcen verbraucht und trotzdem eben Features hat, wie eben mehrfache Seiten des Desktops, ja. Man kann mit Double Tap kann man das Gerät zum Einschlafen bringen, ja. Das Wallpaper ist scrollable, ja. Man hat einen vertikalen App Drawer und eine Search Bar ist integriert und es gibt Icon Packs, um eben die Optik etwas anzupassen, ja. Und ich finde den Ansatz hier mit dieser Leiste auf der linken Seite, eben dieses Vertical, finde ich eigentlich ganz interessant. Und ich frage mich immer, wieso da erst sowas wie hier kommen muss, damit es hier in meinen, wie sagt man, Mensch, jetzt kämpfe ich hier schon wieder mit diesem Browser. ja, dass eben solche Funktionen hier in mein Blickfeld kommen. Ne? die Minibar, Minibar, ne? Das ist lustig, irgendwie ein total geniales Wortspiel, finde ich, die Minibar. Die könnt ihr dann eben auch anpassen, so wie ihr das haben wollt. Gestures sind möglich, ein Dock gibt's und so weiter und so weiter. Und insgesamt gesehen halte ich das für eine gute Idee, wenn man eben einen alternativen Launcher möchte, dass man dann eben auch hier so einen spartanischen nimmt, der nicht so viel Ressourcen verbraucht. Vielleicht auch interessant für Geräte, die jetzt schon ein bisschen betagter sind und durch die Updates sehr stark gelitten haben. Das kommt leider häufiger vor, als man denkt. Ja, also manchmal ist es gar nicht so gut, wenn ein älteres Gerät wirklich auf den neuesten Stand kommt, denn dann werden die Geräte manchmal dermaßen lahm und unbenutzbar, dass man da schnell die Lust dran verliert. Und hier kann so ein Launcher auf jeden Fall helfen, weil das eben dann die Nutzung auf ein Minimum reduziert von den Ressourcen im Gerät und dadurch das Gerät wieder ein bisschen besser reagiert, sagen wir mal so. Deswegen wurde Open Launcher App der Woche. Den gibt es im F-Droid Store kostenlos natürlich zum Download. Entweder über die F-Droid App oder auch direkt zum Download als APK. Da müsst ihr dann eben hier die Erlaubnis geben, dass beim Installieren, dass es das darf. Und ja, damit habt ihr dann einen schönen, schnieken, kleinen Launcher für eure Smartphones. Damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit in der Line-Community beim Line-Messenger. Dort findet ihr eine Möglichkeit da, das loszuwerden. Und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und diese Shownotes, die gibt's zusammen mit weiteren Links und Informationen auf uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, mit S hinten, sonst landet ihr irgendwo anders. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!